Lasty Festival 2019. Team Taylor. Lasty Festival 2019. Team Taylor. Lasty Festival. Jetzt geht's los. Bitte fick mich. Free table. Nein. denn so schnell verschwinden? Ich krieg schon einen Harry, Alter. Dance on cocaine, LSD, ecstasy. Dance on cocaine, LSD, ecstasy. Scheißfotze! Ich will euch tanzen sehen.